Meine Stadt ist kein Held, versuch's doch, mach hier dein Geld. 600.000 Augen, also mach's lieber schnell. Sie macht schizophren, sie ist ambivalent. Der Koks-Ticker sitzt und der Haschdealer rennt. DJ Red geben Dinger weg, leben mit dem Stress. Kohle, Ehre und Respekt, ohne Regeln und Gesetz. Wer macht Action? Hey, in deinem Viertel bin ich auch Star. Ich bring es laut, bring es hart, bring es hautnah. Bullen, Paranoia, Trauma, Trauma. Tausend und eine Nacht raus mit deinem Traum nass. Wetten wir, es schneit, ich das Ghettos Nummer 1. Was ich schreibe ist echt und wie ich's rappe ist ein Jibe. Hässlicher Scheiß, ich bin besser als die meisten. Und beruhigend ist zu wissen, dass es jetzt auch jeder weiß. Aber ich scheiß da eigentlich drauf, trage Polo auf dem Schuh, Haze Logo, mache Promo. Wie geht der, schreib ich Zeilen. Wie geht der, schreib ich Zeilen. Haze. Wie geht der, schreib ich Zeilen. Der Tragödie erster Teil. Hot und ein Glas, Alter. Tragödie erster Teil. Ich rauch in Holland Polo, Hasch Joint mit Mario. In meinem Barrio bin ich Rapstar. Mein Bruder pscht, macht das Flex klar. Jarane J-Spa, Babas, die wir ziehen. Fast kein Tabak und es ballert, wie es riecht. Sieh, mein Rap geht raus an die Kids aus dem Viertel. Dein Rap geht raus an die Kirmes, ans hinterste Bierzelt. Klicks diskutiert, doch die Krebs alarmiert, aber stier denn. Offensichtlich stimmt was mit mir nicht. Ich schreibe perfekte Zeilen, weil meine Technik reicht. Standard zu schlecht, ich will mit Abstand der Beste sein. Ich hoffe, ich hab'n Tape, du hast deinen Text dabei. Step bald ans Mic, aber gleich mach sich Gelächter breit. Lustig, es gibt Action, Fufis bunkern unter Treppen. Zuckerbert, bin cool mitunter mit der russischen Connection. Es ist kein Zufall, denn ich guck schon, dass es echt klingt. Kenn die flippin' Rap-Shit, geh versteck dich. Wie geht der, schreib ich Zeilen. Wie geht der, schreib ich Zeilen. Haste. Hot und ein Glas, Alter. Wie geht der, schreib ich Zeilen. Der Tragödie erster Teil. Haste. Und ein Glas, Alter, gönn dir erst der Zeit.